Die meisten Serienmörder bereiten eine Art Trophäe von ihren Opfern. Ich auch. Nein. Thank you. Spaß. Du hast kaum vor dem Mund deiner eigenen Verfolgung.